1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind 5 Minuten später und bitten das sehr, wir bitten sehr um Entschuldigung. Ich bitte euch um Verzeihung, dass wir ein bisschen später sind. Aber nun sind wir ja da und schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Also Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Sabine und Sabine ist 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sabine. Meine Geschichte ist, ich habe vor 3,5 Jahren Brustkrebs bekommen. Ja. Und habe mir dann auf eigenen Wunsch die Brust abnehmen lassen. Mhm. Habe da eine sehr gute Prognose gehabt, also der Krebs war nicht sehr aggressiv, mhm, und hätte eine Chemotherapie machen können, aber war nicht dringend notwendig. Und ja, dann habe ich die abgelehnt und sah alles ganz gut aus, bis ich im Juli diesen Jahres von einem Tag auf den anderen wahnsinnige Schmerzen im Rücken bekam. Mhm. Ich konnte nicht mehr laufen, nicht mehr sitzen, nur noch liegen. Und dann wurden einige Untersuchungen gemacht, CT, MRT und dann kam der Schock, die komplette Wirbelsäule von unten bis zum Halswirbel oben voller Metastasen. Ach du je, ach du je. Ja. Das war im Sommer. Ja. Hm. Gott, wie hast du denn diese Diagnose aufgenommen? Wie hast du da reagiert, als man dir das gesagt hat? Ich bin von einem Schock in den nächsten gefallen. Also ich war gar nicht mehr ich selber und weil du ja davon ausgegangen warst, dass es dir ziemlich gut geht oder dass du es wahrscheinlich geschafft hast und dann so ein Hammer. Ja, also selbst mein Arzt meinte, also ein Rückfall wäre unwahrscheinlich. Mhm. Also da hat kein Mensch mit gerechnet und dann so massiv. Also mhm. Warst du denn in der Zwischenzeit auch immer wieder zu Untersuchungen? Ja, immer wieder. Und da war nichts? Da war gar nichts mehr. Und dann so schnell ist es explodiert? So schnell, ja. Jetzt ist heute Dezember, also jetzt haben wir das Jahr bald, ist bald rum. Wie geht es dir denn jetzt? Ich habe also die komplette Lendenwirbelsäule im September bestrahlt bekommen. Also das ist eine sehr große Fläche am Rücken. Mhm. Und dadurch sind wenigstens die Schmerzen weg. Ich kann wieder sitzen. Mhm. Und wohl hier im Haushalt kann ich nichts machen. Also mein ganzer Magen hat die ganzen Strahlen abbekommen. Ich kann dadurch auch nichts essen. Mhm. Und es geht mir einigermaßen gut. Mhm. Wie sind die Prognosen? Prognose hat noch niemand was zu gesagt. Also mein Arzt meint, wir könnten noch 10 Jahre schaffen, aber ob das stimmt, also ich weiß es nicht. Steht denn nochmal eine Strahlentherapie an, jetzt nach einer gewissen Zeit? Also wenn irgendeine andere Stelle Schmerzen noch, also wenn noch irgendwas kommen sollte, könnte man da auch noch bestrahlen. Sind die Metastasen, die Tumore, sind die zurückgegangen durch die Bestrahlung? Ja, das ist jetzt, im November ist das untersucht worden, aber das war zu früh. Man kann da noch keine Veränderung feststellen, mhm, also auf diesen MRT-Bildern. Mhm. Wie gehst du denn mit dieser erneuten Todesangst, die man ja hat, wenn man so eine Diagnose gestellt bekommt, wie gehst du damit um? Ich lebe eigentlich nur noch in der Angst. Mhm. Also die Nerven sind extrem belastet seit Sommer. Ja, weil ich meinem Arzt auch nicht glauben kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, 10 Jahre noch zu schaffen. Mhm. Ich bekomme zwar Tabletten, die sollen das Wachstum stoppen, mhm, aber ich glaube dem nicht. Ich glaube also überhaupt keinem Arzt mehr. Ja, vor allen Dingen, weil du jetzt auch diese Erfahrung gemacht hast, mit der niemand gerechnet hatte. Es hat ja niemand vorhersehen können und vorhergesagt, dass es so kommt. Dann hat man Angst, dass es wieder so kommen könnte. Ja. Ja. Lebst du alleine oder bist du verheiratet? Ich habe einen Partner und einen 17-jährigen Sohn. Ja, und ihr lebt auch zusammen in einem Haus, einer Wohnung? Ja. Ja. Wie färbt sich das jetzt auf das Familienleben ab? Ja, mein Sohn, dem merkt man gar nichts an. Weiß er die Dramatik? Hat er es begriffen, was passiert war? Ich denke schon. Mhm. Und du hast es ihm offen erzählt? Ja. Ja. Aber er lässt sich gar nichts anmerken. Ich denke mal, das ist mehr innerlich. Vielleicht eine Schutzverkehrung auch, dass er es gar nicht so bedenken will im Detail alles. Ja. Ja. Und dein Partner, wie geht der damit um? Der hat auch Angst. Sprichst du denn viel mit ihm? Sprecht ihr viel miteinander? Ja, hin und wieder mal. Mit wem sprichst du denn überhaupt über deine Angst? Eigentlich mit niemand. Ist auch nicht gut? Ja. Weil das ist ja, also ich erahne das, was du gesagt hast, das beschäftigt dich da wahrscheinlich jeden Tag in jeder Minute, kann man so sagen. Ja, das ist so, ja. Merkst du das, dass du seelisch auch labiler wirst oder dass du aggressiver wirst oder dünnhäutiger wirst? Ja, ich werde manchmal aggressiv schon und ich kriege Wut und... Kann man ja auch verstehen. Ja. Würde jedem von uns auch so gehen. Nimmst du auch Medikamente noch ein im Moment? Ja. Ich meinte also schmerzstillende Medikamente. Ich habe immer ein Morphiumpflaster auf dem Arm. Mhm. Und zum Schlafen. Also schlafen kann ich auch nicht mehr. Mhm. Und bei Bedarf noch Tabletten. Mhm. Aber das hast du gerade ja schon gesagt, die Schmerzen sind so einigermaßen im Griff. Das ist nicht mehr so schlimm wie im Sommer. Ich merke noch was, aber nicht, dass es sehr schmerzhaft ist. Also ich kann damit so leben, sag ich mal. Mhm. Setzt du dich mit deinem Tod auseinander? Ja, auch. Aber ich mache das mehr mit mir selber aus. Also. Hm. Und was bedeutet das? Das mit dir selber ausmachen, heißt das, dass du Angst hast davor? Ja, sehr. Weil du leben willst? Ja, natürlich. Hm. Aber über dieses Thema rede ich mit meinem Freund eigentlich nicht so gerne. Weil ich das Gefühl habe, dass er auch nicht gerne darüber redet. Redest du denn, wenn man überhaupt von gerne sprechen kann, würde es dir denn gut tun, auch über dieses Thema zumindest ab und zu mal zu sprechen? Eigentlich nicht, nee. Eigentlich möchte ich das verdrängen. Also ich bin mehr jemand, der am liebsten gar nichts mehr erfahren möchte. Ja. Ich habe da noch einen unklaren Befund in der Leber gehabt, der ist noch nicht abgeklärt, was es genau ist. Also es kann auch was Harmloses sein, aber eigentlich möchte ich gar nicht wissen, was das ist, weil ich jedes Mal, wenn ein Arzttermin ansteht, dann sterbe ich bald vor Angst. Und ich bin normalerweise so, mein Freund will alles wissen, ich will eigentlich gar nichts mehr wissen. Weil ich sag mir, ich kann doch nichts dran ändern. Mhm. Andererseits, wenn man... ich kann es schon auch verstehen, wenn du sagst, ich will das irgendwie, ich will es gar nicht wissen und ich will es verdrängen, weil mir das so Angst macht, die Thematik. Andererseits ist es vielleicht auch nicht schlecht, in gewisser Weise schon über all die Dinge nachzudenken, weil sie dich nun mal betreffen. Vielleicht kannst du dann auch besser damit umgehen, wenn du ein wenig damit dich konfrontierst. Natürlich sollst du hoffen und natürlich sollst du das Leben im Blick haben und die Gegenwart. Aber vielleicht ist es nicht gut, wenn man alles ausblendet. Ich meine, du hast ja auch angerufen und wir reden jetzt darüber. Das zeigt ja auch, dass du schon eine Sehnsucht hast zu sprechen. Ja, schon. Warst du denn mit anderen Frauen mal in Kontakt, die auch am Brustkrebs damals erkrankt waren? Ja, ich habe da mit einer Frau Kontakt, aber diese Frau, die ist also wirklich nur negativ eingestellt und das ist für mich gar nicht gut. Mhm. Also das zieht mich noch mehr in tiefe Löcher rein. Und ja, da muss man jemanden haben, mit dem man gut kann und der auch nach vorne schaut und positiv ist, sonst bringt es ja gar nichts. Ja. Wenn du so für dich alleine bist, weinst du dann? Ja, schon, ja. Ja. Und dann kommt dein Mann oder dein Freund und dann wischst du die Tränen schnell weg, damit er es nicht sieht. Ja, manchmal ist es bei dem auch, dass der auch anfängt. Das fängt dann auch an zu weinen und... Weißt du, der Arzt hat dir gesagt, es kann ja vielleicht noch 10 Jahre gehen. Ja, der sagte nur. Aber er hat es gesagt, okay. Aber immerhin hat er es gesagt. Vielleicht, aber es scheint ja doch eine Hoffnung da zu sein. Und die Hoffnung fest im Blick zu haben, aber alles andere auch zu sehen, ich glaube, das ist das Wichtige in der Situation. Ja. Ich finde, du brauchst das einen Gesprächspartner, mit dem du ab und zu mal so richtig ganz offen dein Herz ausschütten könntest. Ja. Das tut dir hundertprozentig gut. Weil ja, in so einer, ja, in so einer existenziellen Situation alles mit sich alleine auszumachen, ist Wahnsinn. Das schafft der härteste Mensch nicht, der stärkste Mensch nicht. Ja. Also ich, das ist so wahnsinnig schwer, mit diesem Wissen zu leben. Mhm. Wenn ich, also ich denke mir mal, das bleibt nicht so, das streitet ja immer weiter fort. Mhm. Und diese Todesangst, die ist einfach furchtbar. Mhm. Ist es eine Todesangst oder ist es eine Sterben, eine Angst vorm Sterben? Das, na, ja, das ist auch, also ich hab so Schmerzen gehabt, ich habe nur noch gehofft zu sterben. Solche Schmerzen waren das im Sommer gewesen. Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das alles überlebe, auch die Bestrahlung. Das war ganz furchtbar für mich. Aber siehst du mal, wie stark und tapfer du bist. Ja. Das ist ja auch schon ganz toll, muss man Respekt vor haben. Du hast es geschafft. Und dann schaffst du die nächsten Schritte auch und die nächsten Phasen. In der Zeit jetzt, in den letzten 3 Jahren, also vor der Sommerdiagnose, hattest du den Krebs da schon eigentlich so vergessen? Ja, eigentlich ja. Ja? Ich habe niemals gedacht, dass da irgendwas noch zurückkommt. Ich, ich bin immer positiv gewesen. Mhm. Und auch meine Ärzte alle, die hätten nicht gedacht, dass dann bei dieser Prognose nochmal irgendwas zurückkommt. Mhm. Naja, umso größer der Schock und umso größer die Verzweiflung. Ja, und mein Arzt hat gesagt, wenn ich die Chemotherapie gemacht hätte, wäre es auch zurückgekommen. Mhm. Sofern man das beurteilen kann im Nachhinein, aber das ist ja auch jetzt kein Thema mehr, weil jetzt muss man sich mit den Gegebenheiten arrangieren, die jetzt da sind, wie sie jetzt eben sind. Ja. Ja. Sabine, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin da sprichst, weil ich glaube, dass du, und mit dir sollten wir gemeinsam überlegen, dass du in Form einer Beratung, einer Therapie, ich weiß es nicht, einen festen Gesprächspartner bekommst. Ich fände es wirklich gut, wenn du jemanden hättest, mit dem du dich austauschen kannst und auch über diese Angst vor dem Tod sprechen kannst. Das kannst du nicht auf Dauer verdrängen, umso mehr ballt sich da und braut sich da in dir zusammen. Ja. Je mehr du darüber sprichst, ich hoffe, desto weniger wird auch die Angst. Und desto froher kannst du sein, wenn es dann nach vorne geht und nichts Schlimmes mehr zurückkommt. Mhm. Ich bitte dich jetzt gleich aufzulegen, Sabine. Und Magdalena, so heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Ja. Dankeschön. Ich wünsche dir, wir wünschen dir alle von Herzen gute Besserung. Dankeschön. Und dass du schaffst. Toi, toi, toi. Danke. Alles Liebe. Dankeschön. Auf Wiederhören, Sabine. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und wir machen gleich weiter mit Brigitte. Und Brigitte ist 64. Hallo, Brigitte. Ja, hallo. Brigitte, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Eigentlich passt mein Thema zum vorgestrigen Tag. Böse Frauen. Böse Frauen? Ja. Dein Telefon brummt so ein bisschen. Bitte? Dein Telefon brummt so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht warum. Das ist ein normales Telefon. Ja. Das hat mir eben die Regie wohl auch schon gesagt. Ja. Naja. Okay, wir fangen mal an. Ich hoffe, du verstehst mich. Ich verstehe dich. Zum Thema böse Frauen. Ja. Ja. Meine Tochter. Es geht um die Tochter. Ist für mich eine böse Frau. Warum? Wir sind vor 3 Jahren hier nach Essen gezogen, dass sie immer gesagt hat, wo wir vorher gewohnt haben, du musst mitziehen. Mhm. Und ich wollte erst nicht, ich hatte da eine super schöne kleine Wohnung. Nein, aber durch meine Behinderung, ich bin schwer gehbehindert und ich bin ganz, ganz schwer sehbehindert. Das war das größte Handicap. Ich sollte doch mitziehen und ich bräuchte doch schließlich Betreuung. Und Schnickschnacken hast du nicht gesehen. Wie weit liegt das denn lag das auseinander, dein damaliger Wohnsitz und jetzt Essen? Wie viele Kilometer? Oh, keine Ahnung. Circa 150. Ah ja. Okay. Aber wir wohnen jetzt hier zusammen. Jetzt in Essen? In Essen. Mhm. In einem Haus. Ja. Ich wohne parterre, sie wohnt im erste Etage und ganz oben sind die Kinderzimmer. Mhm. Ist das Haus deiner Tochter? Nein, nein, des Freundes meiner Tochter. Ah, ja. Sie ist geschieden, hat einen Freund. Ah, ja. Mhm. Und der hat das Haus hier gekauft. Wann bist du dorthin gezogen? Vor 3 Jahren. Ja. Ah ja, genau, hast du gerade gesagt, genau. Mhm. Und ich bin aber eben, wie gesagt, ganz allein. Bis vor 2 Jahren hat es noch funktioniert, dass sie mir geholfen hat, mal einkaufen gehen und dies und das und jenes. Und jetzt ist es mittlerweile so, seit 2 Jahren Nichts mehr. Nichts mehr. Gar nichts? Nein. Auch meine Enkelkinder dürfen nicht mehr zu mir kommen. Der ganz Kleine, den sie von dem Freund auch hat, der darf angeblich wegen meiner, ich rauche auch, angeblich wegen der Raucherei. Und die anderen kommen auch nicht mehr. Ich habe insgesamt 4 Enkelkinder. Hattet ihr denn einen Streit? Ich weiß es nicht. Ich, aus meiner Sicht, nein. Und ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe es nicht. Kommt sie denn überhaupt nicht mehr rein oder ab und zu sehr selten? Nein. Überhaupt nicht mehr? Ich habe meine Tochter zum letzten Mal gesehen, das war Ende Juli. Da habe ich ihr nochmal erzählt, dass ich hatte kurz vorher eine Operation und habe ihr noch erzählt, dass die insofern erstmal gut verlaufen war, aber das stellte sich raus, es war es nicht. Und dann musste ich wieder ins Krankenhaus und seitdem ist totale Funkstille. Ich habe eine ganz, ganz schwere, große Operation hinter mir. Hat sie dich denn im Krankenhaus besucht? Nein. Auch nicht? Nein. Sie hat nur einmal angerufen, weil ich sie angerufen hatte, ja, um ihr zu sagen, dass ich eine schwere Operation vor mir habe, um sie eventuell vorzuwarnen. Man weiß ja nie, was bei Operationen passiert. Ja, ja. Und ihr Freund? Sie, bitte? Und ihr Freund? Kommt der Freund denn mal zu dir? Nein. Also du wohnst wirklich völlig isoliert? Ich bin mutterseelenallein. Ja. Ich bin total isoliert. Und das Verhältnis früher war gut mit der Tochter? Ja. Und es war sehr gut mit der Tochter? Ja. Und ich verstehe es nicht. Aber du musst doch irgendeine Idee haben. Ich habe nicht wirklich eine Idee. Sowas kann doch nicht vom Himmel fallen. Ja, keine Ahnung. Ich vermute mal, er kommt mit seiner Mutter nicht klar. Und er lehnt seine Mutter auch ab mit den Worten, ich brauche die nicht, die kann aber wohl für ihr Enkelkind was tun. So finanziell meine ich das. Ja. Und dass er sie geimpft hat, wozu brauchst du deine Mutter eigentlich? Die kann doch nur finanziell für uns was tun. Ich habe anfangs ganz viel Geld dort reingeschossen, was ich übrig hatte. Und wie ist das jetzt im Moment? Nichts. Nee, ich meine, zahlst du immer noch Geld? Nein. Aber du zahlst Miete. Ich habe dann irgendwann eingestellt. Aber du zahlst Miete für deine Wohnung? Miete natürlich, ja klar. Das ist ja normal. Und du sagst, du bist behindert und etwas gehandicapt. Du bist stark gehandicapt. Wer kauft dir ein? Wer putzt dir? Wer macht den Haushalt? Ja, mal habe ich eine Hilfe. Die kommt dann mal. Die kann aber nicht immer. Die hast du dir selbst organisiert? Ja, genau. Ja. Ich gehe immer einmal die Woche zur AWO. Da habe ich jemanden gefunden, der mir hilft. Ja. Also, aber die kann mir nicht immer helfen. Einkaufen, das schaffe ich noch gerade so allein. Aber auch nur, die dürfen im Laden nicht umräumen. Ja, da finde ich nichts mehr. Ja. Aber das heißt, es ist immer noch Personal, was ich fragen kann. Ja, aber wenn du aus dem Haus doch dann auch immer wieder mal rausgehst, aus deiner Wohnung. Ich begegne niemandem. Das verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Hörst du sie denn? Weil ich nicht weiß, warum. Ich habe die Tochter schon mal angesprochen im Haus und habe dann gesagt, ist irgendwas, komm und sprich mit mir. Dann waren immer die Kinder um sie drumherum. Dann hat sie mal gesagt, nein, nicht vor den Kindern. Ja gut, habe ich dann gesagt, dann komm und du kannst in meine Wohnung doch reinkommen. Dann sprich dann mit mir, dann sind die Kinder doch nicht dabei. Sie kommt nicht. Und ich weiß es nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich werde wahnsinnig hier. Allerdings. Ich möchte raus aus dem Haus. Du bereust es ja schon sehr, dass du überhaupt dahin gezogen bist. Ja. Ja, das glaube ich. Aber ich finde es noch viel erschütternder. Wie alt ist deine Mutter, deine Tochter? 43. 43. Wenn du zeitlebens ein gutes Verhältnis mit deiner Mutter, dann kann man das ja, man kann es ja nicht im Geringsten. Ich kann es nicht verstehen. Ich begreife das nicht. Wie viel Mal hast du sie denn schon gefragt, was denn los ist? 3-mal. Und jedes Mal windet sie sich so raus? Sie windet sich raus, ja. Und ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Gibt es jemanden, der vermitteln könnte? Der Nein. Ich bin doch hier Mutterseelen alleine und wir sind ja ganz fremd hier. Das ist das Problem. Also da bin ich jetzt ganz völlig ratlos. Wenn du nicht mal, du kennst ja die Verhältnisse am allerbesten. Wenn du nicht ein Pünktchen hast, einen Hauch von Idee, was es sein könnte. Also abgesehen das, was du gerade erzählt hast, da mit dem Schwiegersohn. Es war mal eine Situation. Da wurde hier Einweihung im Haus gefeiert. Und der ganz Kleine, ach mein Gott, das ist so eine irre Geschichte, der war ganz, ganz schwer krank, der war erkältet oder und hatte hohes Fieber. Und dann hatte ich gesagt, leg das Kleine nach oben, und damit er Ruhe hat, haben sie aber nicht gemacht. Die haben den da in der Wohnung irgendwo beiseite gelegt. Da war denn, ach, da konnte er noch nicht mal laufen. Mhm. Und dann, klar, durch den Lärm der Menschen, Musik und was nicht alles, ist er wach geworden. Und dann hat er geschrien wie am Spieß, ist ja auch logisch. Dann ging er wohl hin und hat ihn wohl auf den Arm genommen und kriegte ihn aber nicht ruhig. Und dann habe ich nochmal gesagt, ich sage, mein Gott, bring ihn doch nach oben, da hat er mehr Ruhe. Also nach ganz oben, wo die Kinderzimmer eigentlich waren. Und da sagt er zu dem Kleinen, da muss er jetzt durch. Oh Gott, habe ich gedacht, der spinnt doch wohl. Und ja, da habe ich wohl gesagt, mein Gott, was bist du denn für ein Vater? Und ich vermute, dass das der Auslöser ist. Vielleicht. Das war doch meine Meinung vielleicht, in dem Moment. Hast du denn überhaupt noch eine Chance jetzt? Hast du noch die geldlichen, die finanziellen Mittel, da wieder auszuziehen? Geht das? Jein. Also ein bisschen. Das ist ein Problem. Weil ich habe eine mini-kleine Rente und beziehe den Rest Sozialhilfe dazu. Wo soll ich das hernehmen? Ich habe zwar auch, ich bekomme ja Blindengeld, aber das muss ich für die Hilfe, die ich habe, ausgeben. Du hast gerade von AWO gesprochen, Arbeiterwohlfahrt. Ja. Gibt es da niemanden, der vielleicht vermitteln könnte? Der, da bin ich so nah noch nicht wirklich dran. Weil das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Da muss man dann mal ein Gespräch führen, damit man zumindest weiß, was los ist. Ja, aber dann verweisen die mich an das Hauptgebäude. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann das nicht. Ich kann alleine nicht Bus und Bahn fahren. Also ich finde, bevor du da ausziehst und dich in Unkosten stürzt, sollte auf jeden Fall nochmal versucht werden, ein Gespräch zu führen, um wirklich fundiert zu wissen, was da los ist. Ich weiß aber nicht, wie es angehen soll. Ja, das überlegen wir erstmal im Hintergrund. Irgendeine Möglichkeit, irgendeine Idee werden wir finden, dass da eine Person sich mit einklingt. Das wäre für dich auch sehr erleichternd, wenn es sich einigermaßen wieder einrenken würde, ne? Ja, ich möchte dir ganz ehrlich was sagen, ich möchte es eigentlich gar nicht mehr. Weil du so enttäuscht bist. Ja. Es ist ja nicht nur, dass wenn du gar nicht mehr willst, dann müsstest du wirklich alles daran setzen, dass du da rauskommst. Aber eigentlich müsstest du als Mutter doch auch Interesse haben, was ist mit meiner Tochter los? Meiner Tochter, mit der ich immer gut ausgekommen bin. Schon. Aber wenn die unter seiner Fuchtel steht, was will ich denn machen? Brigitte, wir machen Folgendes jetzt. Du legst auf, wir melden uns nochmal bei dir und überlegen in Ruhe im Hintergrund, was wir tun könnten. Oh, das wäre sehr nett. Ja, das machen wir sehr gerne, Brigitte. Das wäre sehr nett. Du legst auf und ich wünsche alles Gute von Herzen. Ich dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So. André ist hier und André ist 38. Guten Morgen. Hallo Domian, einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, André. So, über was geht's? Es ist etwas schwierig für mich, einen Übergang zu finden nach den ganzen tragischen Themen bisher in deiner Sendung. Ja. Also mein Thema ist das 25-jährige Jubiläum der Lindenstraße. Stimmt, das ist großes Thema. Ist großes Thema. In allen Fernsehsendungen. Ich glaube, heute bei Bettina Böttinger ging es auch unter anderem darum. Richtig, ich war auch bei der Aufzeichnung im Studio in Bocklemünd. Ah, warst du da? Jawohl. Also es war Mutter Beimer war da. Marie-Louise Mayer war da und Joachim Herrmann-Luger waren genau, da. Genau. Ich habe die ganze Sendung nicht gesehen, sondern immer mal so ein bisschen reingezappt und hab's da mitbekommen. Nee, war eine super interessante Sendung, auch unabhängig jetzt von der Lindenstraße. Kölner Treff ist immer gut. Auf jeden Fall, natürlich. Immer eine tolle Show. Bist du ein großer Fan? Ja, ich bin erstens großer Fan seit der ersten Stunde, seit dem 8. Dezember 85. Ehrlich, seit dem 8. Dezember 85? Ja, da war ich 13. Und mittlerweile bin ich also auch Vorsitzender des Kölner Lindenstraßen-Kulttreffs Joe Fix. Aha. Also der Lindenstraßen-Fanclub in Köln. Ja. Hast du jede Folge gesehen? Also ich habe jede Folge mindestens zweimal gesehen. Das ist ja ein Ding. Und habe auch jede Folge auf Video aufgezeichnet. Das ist ja ein Ding. Ja. Da sind ja, also ich bin jetzt nicht so ein Kenner der Lindenstraße, ich muss ehrlich sagen, ich gucke das nicht so oft. Aber natürlich kriegt man die ganzen Schauspieler mit und gerade hier in Köln leben ja nur auch sehr viele. Ja. Wer ist für dich die interessanteste Persönlichkeit in all diesen Jahren gewesen oder ist es vielleicht immer noch von den Schauspielern? Von den Schauspielern. Also ich werde sehr oft gefragt, ob ich eine Lieblingsfigur habe oder einen Lieblingsschauspieler. Ja. Lange Zeit war es also Georg Uecker. Ja. Heute eigentlich nicht mehr. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass ich ihn jetzt weniger mag als vorher, sondern liegt einfach daran, weil ich glaube, ich die Serie im Laufe der Jahre neutraler sehe. Mhm. Ich sehe die Serie einfach mit anderen Augen als früher. Mhm. Weil der Zuschauer guckt die Lindenstraße und achtet eigentlich in erster Linie auf die Handlung. Ja. Die Handlung ist für mich natürlich wichtig, aber irgendwo zweitrangig. Was ist denn für dich erstrangig? Die Produktion selber, weil durch meinen Fanclub habe ich natürlich einen sehr guten und engen Kontakt zu der Lindenstraße. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel, eigentlich jeden Tag meines Lebens mit der Lindenstraße. Also Produktion heißt für dich, wie ist es ausgeleuchtet, wo finden welche Szenen statt? Wie der Schnitt, die Kameraläufe. So, da bist du aber schon richtiger Insider. Ne? So, wir Normales gucken das ganz einfach und finden den Schauspieler gut oder die Story gut und das war's dann. Gut, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil das beste Drehbuch nutzt nichts, wenn die Schauspieler schlecht genau. sind. Oder andersrum, die besten Schauspieler nutzen nichts, wenn der Drehbuch schlecht ist. Also du hast gerade gesagt, Georg Uecker war es lange Zeit. Gibt es denn jetzt auch einen, den du... Also ich sehe eigentlich die Figuren alle recht neutral. Ja. Und dadurch, dass ich also auch schon über 40 Schauspieler in meinem Fanclub begrüßen durfte, sehe ich auch irgendwo auf dem Bildschirm mehr den Schauspieler als die, mehr als die Figur. Verstehe. Und bei vielen meiner Mitglieder ist es anders. Sie sehen trotzdem eher die Figur. Aber ich sehe eigentlich, wenn ich die Lindenstraße gucke, mehr den Schauspieler. Jetzt bei allem Lob, der natürlich zu Recht ausgesprochen wird nach 25 Jahren erfolgreicher Produktion und erfolgreichem Senden. Gibt es etwas, was du kritisierst und was du nicht so gut findest? Ich meine, so eine Langzeitserie hat einfach ihre Stärken und ihre Schwächen, was aber auch ganz normal ist in 25 Jahren, weil die Lindenstraße hat sich natürlich mit dem Fernsehen entwickelt in den letzten 25 Jahren. Und was mir also früher wirklich besser gefallen hat, die Geschichten wurden langsamer erzählt und es waren irgendwo auch prägendere Geschichten. Aber das ist wahrscheinlich auch der Zeitgeist, dass alles wird schneller. Richtig, das Fernsehen erzählt. Wird schnelllebiger. Wenn man zum Beispiel, es werden ja immer wieder alte Tatortfolgen wiederholt, die sind natürlich auch viel langsamer erzählt als die jetzt aktuellen. Richtig, weil einfach die Welt schnelllebiger wird. Genau. Die Szenen sind also viel schneller geschnitten als früher, was mir persönlich nicht so gut gefällt, was aber einfach in die heute modernere Zeit hineinpasst. Mhm. Und da muss die Lindenstraße sich einfach anpassen, weil wenn sie stehen geblieben wäre, so wie natürlich. Vor 25 Jahren, wäre sie natürlich heute nicht mehr aktuell. Nee, dann wird es wahrscheinlich auch kommen, oder viel weniger Leute würden sie dann noch schauen. Eben, genau. Kannst du das im Nachhinein erklären? Du warst ein ganz junger Kerl, oder ein Kerl? 13 nicht, war ich 13, damals. Also ein Kind noch. Was dich damals so an so einer Familienserie interessiert hat? Andere Leute haben da ganz andere Dinge geguckt in dem Alter. Ja, Knight Rider und so, genau. So, zum Beispiel, ja. Genau. So gar nicht interessiert hat. Ja, ich meine, die Lindenstraße lief mit einer riesen Werbetrommel an 1985. Ja. Wochen vorher hat man halt gehört, es startet eine neue Familienserie und man wurde halt unheimlich neugierig gemacht und das hat mich natürlich auch, die Neugier hat einen vor den Fernseher gerissen, wenn man so will. Und ja, ich habe die Folge geguckt und war einfach fasziniert. Und du warst angefixt und hast gesagt, jetzt gucke ich das jede Woche. Richtig. Nur als man anschließend natürlich die Kritiken in der Zeitung gelesen hat, hat man gedacht, die Serie überlebt kein halbes Jahr. Das ist oft so. Ja. Ne? Totgesagte Leben immer sehr lange. Aber von vornherein klar und da stand ich auch zu. Ich sagte, das wird deine Serie. Ja, und so ist es geworden. Also mein Leben dreht sich eigentlich heute irgendwo rund um die Lindenstraße. Was machst du nur vom Beruf so, im normalen, realen Leben? Also gelernt habe ich gerade so ein Wasserinstallateur, bin aber mittlerweile Briefzusteller und Saunameister. Das war eine kuriose Kombination. Briefzusteller? Ja, aber eine interessante Kombination. Sauna in der normalen Sauna oder in der... Nein, in einem großen Thermalbad. Einem Thermalbad, also nix... Ja. Du siehst, woran ich schon wieder denke, ne? Also nicht in einem Sex-Sauna-Club. Nein. In einem großen Thermalbad. Und? Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Nein, muss wollen ja nicht wir sein. Nicht. Nein, machen wir nicht. Also zwei Jobs auf einmal. Ja, genau. Ja. Ein Hauptjob und ein Nebenjob. Ja. Wie hast du das damals erfunden? Die Lindenstraße hat ja immer wieder gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen oder auch ins Rollen gebracht. Wie hast du es damals gefunden, als der erste Kuss zwischen Männern stattgefunden hat? Gut, da war ich natürlich noch wesentlich jünger als heute. Ja, trotzdem, wie hast du das damals als Jugendlicher dann empfunden? Eklig, oder? Nee, eklig auf gar keinen Fall. Nur ich glaube, ich habe mir damals so gar nicht die Gedanken darüber gemacht, die ich mir heute darüber machen würde. Ja. Also ich finde es auch heute im Nachhinein sehr, sehr gut, dass die Lindenstraße solche Themen aufgegriffen absolut, hat. Absolut, absolut. Das macht sie auch heute noch. Ja. Dazu kommt, dass sie ja heute auch noch sehr aktuell ist, weil einfach aktuelle Tagesgeschehnisse noch in die Sendung mit einbezogen werden. Es kommt also sehr, sehr oft vor, dass in der Woche vor der Ausstrahlung noch Szenen komplett rausgeschmissen, neu gedreht werden und dann in die aktuelle Folge eingefügt werden. Und da ist, soweit ich zumindest weiß, die Lindenstraße einzigartig. Dein Leben ist die Lindenstraße. Mein Leben ist auf jeden Fall die Lindenstraße. Nun wollen wir das nicht hoffen. Wir gehen natürlich davon aus, dass es noch mindestens 25 Jahre andauert. Nur bei den bösen Gedanken gedacht, es gibt die Lindenstraße nicht mehr. Was machst du denn da? Oh, Domian, um Gottes Willen, nein. Ich wage es mal kurz auszusprechen. Was würdest du denn machen? Also da möchte ich natürlich gar nicht dran denken. Ist für mich der absolute Albtraum. Ich meine, das Größte, was ich durch die Lindenstraße erreicht habe, das habe ich erreicht, nämlich sowohl meine Freundin dadurch kennengelernt, die ich von hier aus vielleicht ganz kurz grüßen kann. Hallo Liane nach Köln. Die auch ein Fan ist. Die auch ein großer Fan ist. Wir haben uns sozusagen durch die Lindenstraße kennengelernt, sind also sozusagen Lindenstraßenbar, wenn man so will. Okay, also ganz viel. Aber ich habe auch meine besten Freunde durch die Lindenstraße kennengelernt. Ich mag schon, wir wollen gar nicht über das... Ich glaube, das ist das Beste, was man durch eine Fernsehserie erreichen kann. Wir wollen gar nicht über das Böse nachdenken. Was ist ansonsten habe ich ja alle Folgen zum Nachgucken im Schrank. Ja, aber gibt es noch einen Traum in Sachen Lindenstraße, den du gerne für dich erfüllen würdest? Mal mitspielen vielleicht? Ich habe bereits. Du hast schon mitgespielt? Ja, und zwar in Folge 603. Mit dir kann man aber nichts locken. Nein, ich durfte also in Folge 603 einen Architekten spielen. Habe ich also bei Hans Beimer und Anna im Wohnzimmer gesessen und da durfte ich auch ein paar Worte sprechen. Nämlich, das ist keine tragende Zwischenwand, die können wir problemlos rausnehmen. Das war dein Text. Das war mein Text, genau. Ich merke schon, am besten soll alles so weiterlaufen wie bisher und dann bist du glücklich. Ich bin sehr glücklich, auf jeden Fall. Die Lindenstraßenverträge wurden gerade bis Ende 2014 verlängert. Ich würde vorschlagen, wir unterhalten uns wieder, wenn es 50 Jahre Lindenstraße gibt. Ich hoffe, dann gibt es auch noch deine Sendung. Das hoffe ich dann auch, ja. Jawohl. André, schön mit dir gesprochen zu haben. Mit dir auch, Domian. Du Lindenstraßenfreak. Einen schönen Tag noch. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Und du guckst Sonntag mal die Jubiläumsfolge. Okay, das mache ich, abgemacht. Okay. Gebombt. Okay, tschüss. Bis dann, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer und wir haben jetzt 1:37 Uhr und ich möchte euch gerne jetzt schon mal hinweisen auf unser Thema nächste Woche Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Wochenthema Ich habe vergeben und ich frage euch, hat man euch schon mal etwas sehr Schlimmes angetan, etwas wirklich sehr Schlimmes und trotzdem habt ihr dieser Person vergeben, vielleicht nach einer gewissen Zeit und wirklich Frieden mit dieser Person geschlossen. Wenn ihr über einen solchen Vorgang, über ein solches Erleben mit mir gerne reden wollt, dann meldet euch jetzt am besten dann schon per Mail unter domian@wdr.de. Unser Thema nächste Woche Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag, ich habe vergeben. Das ist dann nächste Woche auch unsere letzte Woche in diesem Jahr vor der Weihnachtspause. Und sonst läuft alles ganz normal. Ein Thema nächste Woche und die restlichen Tage sind dann wieder offen, so wie heute. Und ich begrüße sehr herzlich die Evelyn und die ist 47. Hallo, ja. Sagt man Evelyn oder Evelyn? Ja, eigentlich Evelyn. Evelyn. Auch viele sagen Evelyn. Evelyn. Oder Elfi. Oder Elfi. Efi. Efi, genau. Ich sag mal Evelyn. Finde ich schön. Um was geht's? Um meinen Sohn. Was ist mit dem Sohn los? Der wird jetzt 20. Ja. Und hat seit 5 Jahren Chorea Huntington. Du erklärst uns, was das ist? Chorea Huntington ist eine Nervenkrankheit, die zum Tod führt. Mhm. Wie äußert sich diese Erkrankung? Ja, er kann kaum noch reden, laufen, essen. Er sitzt im Rollstuhl und verfällt eigentlich. Ja? Mhm. Also er verfällt jetzt zusehends. Also er kann auch nicht mehr alleine essen? Nee, kaum noch. Also er ist in so Tare dabei, da geht es besser. Ja. Kann er denn noch schlucken? Geht das denn so? Ja, schlecht. Sehr schlecht. Er verschluckt sich viel. Wie ernährst du ihn denn dann? Ja, es wird alles ganz klein gemacht. Ja. Ist er geistig, ganz klar? Noch, ja. Das ist das Schlimme dran. Das heißt, er kriegt das bei lebendigem Leibe quasi mit? Er kriegt das mit, aber ich muss dazu sagen, er weiß nicht, was er hat. Fragt er denn nicht? Nee. Also er fragt eigentlich aus dem Grund nicht, weil er hatte vor 8 Jahren einen schweren Unfall. Mhm. Er ist aus 8 Meter Höhe auf den Kopf gefallen und hatte doppelten Schädelbruch, lag auch ein paar Tage im Koma. Mhm. Und die Ärzte haben immer gesagt, es sind die Nachfolgen des Unfalls. Darum wurde er sehr lange behandelt. Und das war gar nicht so. Das war das aber nicht. Er hat dann angeblich noch Epilepsie gekriegt, weil er mal umgefallen ist. Und hat dann auch Tabletten gekriegt, die haben dann am Anfang zeitweise geholfen, aber dann auch nicht mehr wirklich. Und im Februar diesen Jahres habe ich dann nach langer Zeit mal mit seiner Oma telefoniert. Und die hat mir dann gesagt, dass sein Vater seit 2002 an Chorea-Huntington erkrankt ist, dass der Opa von ihm schon an Chorea-Huntington gestorben ist, dass zwei seiner Geschwister noch Chorea-Huntington haben. Wie, dann habt ihr erst dieses Jahr diese Diagnose gestellt? Ja. Und all die Jahre ist er falsch behandelt worden? Ach du liebe Zeit. Ja. Du sagst, der Vater von ihm, das ist dein Mann mal gewesen. Ja. Mit dem hast du keinen Kontakt. Mhm. Und daher, also mich damit getrennt, da war der Martin 2 Jahre. Ach so, und es gab auch keinen Kontakt zwischen ihm und dem Sohn? Mhm, überhaupt nicht. Daher wusstest du das nicht? Mhm. Das ist ja tragisch. Ja. Wenn man das früher gewusst hätte, hätte man dem Jungen besser helfen können? Eigentlich nicht. Weil es gibt sehr, sehr, sehr wenig, was man gegen diese Krankheit machen kann. Man kennt die Krankheit schon seit Mitte 16. Jahrhundert. Mhm. Aber man hat noch nicht so wirklich irgendwas gegen diese Krankheit gefunden. Und es gibt auch in Deutschland so geschätzte 6.000 bis 7.000 Erkrankte nur daran. Mhm. Und das ist auch das Schlimme daran. Weil kein Arzt hier kann mir irgendwie weiterhelfen. Nicht einer. Wie wird er denn überhaupt behandelt? Er kriegt Tabletten. Er hat immer so ganz viele Muskelzuckungen. Mhm. Weil vom Gehirn her kann er seine Muskeln nicht mehr steuern. Das heißt, dass der ganze Körper zittert oder zuckt? Mhm. Im schlimmsten Falle, wie wird der Verlauf sein? Also er wird entweder ersticken, oder verhungern. Das steht schon fest. Das ist ja für dich als Mutter grauenhaft. Ja. Weil am Anfang, wo ich das gewusst habe, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe nur geheult, ich konnte meinen Jungen nicht mehr angucken. Mhm. Ja. Und es ist ja auch, er hat auch zwei kleine Schwestern, die sind 8 und 6 Jahre. Und für die ist es ja auch schlimm. Das heißt, du bist alleinerziehende Mutter von 3 Kindern? Nee, ich habe meinen. Ach, da gibt es einen neuen Partner. Ohne den würde ich das ja nicht schaffen. Mhm. Ja, du hast es gerade gesagt, als ich gefragt habe, weiß der Junge das? Da hast du gesagt, nein. Mhm. Das heißt, der Junge, dein Sohn, geht auch immer noch davon aus, dass das die Nachfolgen von dem schweren Unfall damals sind. Aber vor diesem Unfall hast du nichts bemerkt? Nee, da war er ganz normal. Diese Erkrankung, hat man die schon bei Geburt? Oder? Ja. Aber man bemerkt es unter Umständen nicht. Und normalerweise tritt die Krankheit so ab dem 40. Lebensjahr auf. Ach, so spät erst. Und da bei Martin, das sind so Allele, heißen die. Und er hat von seinem Vater 43 davon. Und je höher diese Anzahl dieser Allelen sind, desto früher tritt das auf. Und deswegen hat er es praktisch schon mit 15 Jahren gekriegt. Ja. Kann das denn dennoch sein, dass dieser schwere Unfall das noch beschleunigt hat? Nein, das hat der Professor in Neu-Ulm total ausgeschlossen. Da gibt es gar keine Verbindung, gar keinen Zusammenhang. Nicht. Was muss der arme Junge mitmachen? Ja. Hat er schon den schweren Sturz, was ja auch sehr wie schwer war er verletzt damals? Also der hatte Schädelbruch, 2-mal Schädelbruch und lag im Koma 4 oder 5 Tage und ist dann aber wieder aufgewacht und war eigentlich, sage ich jetzt mal, normal. Mhm. Ja, die Ärzte haben zwar zu mir gesagt, er hat vielleicht motorische Störungen oder irgendwas, aber überhaupt nichts, überhaupt nichts. Mhm. Ja, ich habe den nach Hause gekriegt und der konnte wieder in die Schule gehen. Jude hatte seinen Arm noch gebrochen, aber das war eigentlich das Wenigste an dem Unfall, sag ich mal, ja. Mhm. Wann habt ihr denn dann bemerkt, da stimmt irgendwas nicht? Im Juni 2005. Wie lange lag der Unfall da zurück? 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Nee, 3 Jahre. Mhm. Ja. Und da war der Gedanke, es muss irgendwie mit dem Unfall zusammenhängen. Weil er fing schlecht an zu laufen, ist immer umgefallen. Mhm. Und da bin ich natürlich mit ihm zum Arzt gegangen. Mhm. Also, und alle haben gesagt, es liegt an dem Unfall. Es sind Spätfolgen des Unfalls. Also bedarf er quasi einer Vollpflege im Moment schon? Er geht zwar noch in die Behindertenwerkstatt. Das geht noch. Aber da wird er früh abgeholt und wird dann wieder nach Hause gebracht und er macht kaum was da. Er ist praktisch bloß da, um um unter Menschen zu sein. Möchte er denn gerne dahin gehen? Ja. Das schon? Ja. Ja, weil das also, sonst zu langweilig ist wahrscheinlich das, zu Hause. Das hilft ihm auch. Ja. Mhm. Weil er kommt ja aus seinem Zimmer überhaupt nicht mehr raus. Mhm. Es ist ja auch so, sein Zimmer muss so sein, wie er es verlassen hat. Wenn ich jetzt mal irgendwo was anderes hinlege, seine Fernbedienung vom Fernseher zum Beispiel woanders, findet er das nicht mehr. Und wenn das bloß einen halben Meter weiter liegt. Mhm. Ja. Was ist dann? Dann findet er die nicht mehr. Der sieht die nicht mehr. Ach so. Ja, die muss da liegen, wo er sie hingelegt hat. Aber sehen kann er ja noch. Ja, kann sehen, aber er kriegt es irgendwie nicht mit. Er also registriert es nicht. Mhm. Ja. Und ist dann wahrscheinlich auch verzweifelt, wenn das da nicht liegt. Und ja, dann wird er auch, da kann auch richtig kantig werden und laut werden. Ja, klar. Ja. Da muss man ein großes Herz haben. Ja. Ist ja mein Kind. Ist das dein Kind, natürlich. Und du meinst, dass es so in sagen wir mal, so das die letzten anderthalb Jahre, ist es zunehmend schlechter geworden? Ja, also das ist eigentlich dieses Jahr schon so, das ist so rapide abwärts gegangen mit ihm. Man kann eigentlich zusehen. Wie er verfällt, das hast du gerade so gesagt. Mhm. Hast du nicht eine irrsinnige Angst, irgendwann da stehen zu müssen und zu sehen, wie dein Sohn erstickt? Ich träume manchmal, dass ich ihn beerdige, dass ich vor seinem Sarg stehe. Mhm. Ja. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich... Ich habe auch am Anfang gedacht, ich kann nicht weiterleben. Mhm. Ich stelle mir auch so bedrückend vor, die Situation, was ich gerade gesagt habe, dass ich Angst hätte, da zu stehen und der Junge erstickt. Ja. Und man kann also, wenn es wirklich so weit kommt, also fast alle müssen nachher irgendwann in eine Pflegeheim. Mhm. Ja. Aber wenn das wirklich so kommen sollte, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Mhm. Ich glaube, ich würde rausgehen und weggehen. Ich könnte da nicht zugucken. Mhm. Mhm. Ja, das würde nicht irgendwie. Und du sagst, wenn er nicht mehr essen kann, dann würde er künstlich ernährt. Ja, da wird er künstlich ernährt, weil es kann sein, dass er sich irgendwann mal dabei so verschluckt, dass er erstickt. Mhm. Den Fall hatten wir auch schon 2-3 Mal, da wäre es bald zu weit gewesen. Mhm. Ja. Auch wenn er hustet oder so, dann verkrampft sich dein ganzer Körper, dann kriegt er keine Luft mehr. Ja. Und was will man machen? Weil wir wohnen hier auf dem Dorf. Mhm. Und eh da Krankenwagen oder Arzt oder irgendwas kommt. Ja. Weil ersticken, das dauert nicht lange. Ja. Das ist ja für dich, du hast noch 2 weitere Kinder, sagst du, du hast deinen Haushalt, eine wahnsinnige Belastung. Ja. Du musst den Jungen anziehen, du musst ihn waschen, er kann nicht alleine zum Klo, du musst alles machen für ihn. Kann er denn schlafen, geht das? Schlafen geht. Da hat er keine Schwierigkeiten mit. Nee, das geht eigentlich, doch. Also Gott sei Dank, sag ich mal. Ja. Jetzt ist das Wochenende, steht vor der Tür, da geht er nicht in die Behindertenwerkstatt. Mhm. Was macht er dann den ganzen Tag? Das ist zu Hause in seinem Sessel vorm Fernseher. Mhm. Der Fernseher ist eigentlich so richtig sein Mittelpunkt des Lebens, sag ich mal. Mhm. Und seine andere Schwester, die Vanessa. Wie alt ist die? Vanessa ist sein Ein und Alles. Wie alt ist Vanessa? Die ist 8. Die ist 8, also hat er eine enge Verbindung zu der kleinen Schwester. Ja. Das Sprechen funktioniert aber auch noch? Nee. Gar nicht mehr? Also, was ist die Sache? Also, er kann schlecht sprechen. Ja. Also, von 5 Wörtern, die er manchmal sagt, verstehe ich vielleicht 1. Und dann reime ich mir das so zusammen, was er mir vielleicht sagen wollte. Ach so. Mhm. Weil wenn ich ihn dann 2-3 Mal frage, dann und dann wird er kantig. Mhm. Ja. Mhm. Und dann redet er nicht mehr. Glaubst du, dass er Schmerzen auch hat? Nee. Das Schmerzen nicht. Hat er eben nicht. Mhm. Nur wenn er umfällt oder so. Mhm. Ja. Weil er fällt doch viel um, dann hat er so Zuckungen, dann fällt er einfach um und ich kann manchmal nicht so schnell halten. Mhm. Ja. Also ohne meinen Mann würde ich das ja auch nicht schaffen. Würde ich nicht schaffen. Also wenn ich meinen Mann hier nicht zu Hause hätte, dann glaube ich das nicht, dass der Martin noch hier wäre. Ich würde das nicht schaffen. Ich habe großen Respekt vor dir. Sehr großen Respekt vor dir, Evelyn. Das können wir, glaube ich, alle jetzt erahnen, was du leistest. Und das kombiniert mit der Angst vor der Zukunft, das ist schon irre belastend. Ja, das stimmt. Ja. Weil ich denke, jede Minute hängt sich dran. Auch wenn ich mir eigentlich so nicht anmerken lasse. Mhm. So tagsüber jetzt, aber wenn ich dann abends so ins Bett gehe oder so, das ist ganz furchtbar. Hast du nicht Angst, morgens in sein Zimmer zu gehen? Ja. Dass er vielleicht erstickt ist oder so. Ja. Ich habe schon ein Babyfon neben seinem Bett stehen, damit ich das höre, wenn er vielleicht mal hustet oder sich verschluckt oder wie auch immer. Mhm. Ja. Also ich weiß es nicht. Manchmal wünsche ich mir, dass es schnell vorbei ist, dass er nicht so lange leidet. Und manchmal, da wünsche ich mir, dass er vielleicht noch 10 Jahre lebt, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Ja. Ja. Das wünschen würden wir ihm natürlich auch wünschen, aber so ganz objektiv müssen wir ihm auch wünschen, wenn die Krankheit fortschreitet, dass es dann schnell geht. Ja. Das sowieso, weil ich will nicht, dass der dann noch ewig leidet, weil ihm jetzt eigentlich so schon richtig schlecht. Ja, und ich will auch nicht, dass sie den irgendwann mal so künstlich am Leben halten oder so, weil ich weiß, es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Weil, auch wenn ihr dem, was bis ich da vielleicht noch 3, 4, 5 Wochen ernähren oder beatmen oder wie auch immer, er wird sowieso sterben. Genau. Er wird einfach sterben, ich muss mich dabei abfinden. Ja. Ja? Ich meine, ich kann mich nicht damit abfinden, aber ich weiß, dass es nicht anders geht. Können wir für dich etwas tun? Ja. Was? Ich weiß es nicht. Weil, ja, ich sag doch, wo ich hingehe, keiner kann mir eigentlich weiterhelfen. Weil keiner diese Krankheit eigentlich so wirklich kennt. Würde es dir vielleicht helfen, wenn du mit anderen Eltern mal sprechen könntest, die auch ein so erkranktes Kind haben? Ja, das habe ich schon gemacht eigentlich, aber auch bloß am Telefon. Weil, wie gesagt, die Krankheit gibt es ja so wenig. Und hier, wo wir wohnen, gibt es nicht mal eine Selbsthilfegruppe. In welcher Gegend wohnst du? Ulm. In Ulm. Nee, Ulm. Und wenn der Martin mal in ein Pflegeheim kommen sollte, müssen wir nach Itzehoe, Hamburg oder nach Rostock ziehen. Oje, oje. Ja, weil das sind die einzigen Pflegeheime und noch Ärzte, die sich damit auskennen. Evelyn, vielleicht hat jetzt jemand zugehört, der vielleicht auch in eurer Umgebung doch wohnt und hat irgendeine Idee, vielleicht mit dir mal in Kontakt zu treten, mit euch in Kontakt zu treten, einfach mal Informationen auszutauschen. Wenn es diese Person gibt, bitte wendet euch direkt an uns und wir würden das dann weiterleiten an Evelyn. Das ist das, was ich hier anbieten kann. Und ich kann dir auch noch jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Magdalena anbieten. Sehr gerne, Evelyn. Ja. Nochmal großen Respekt vor deiner Leistung. Danke. Und wir wünschen dem Jungen, wir wünschen ihm alles Gute, was gut für ihn ist. Ne? So machen wir es, liebe Evelyn. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Günther. Günther ist 66. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Günther. Günther, weswegen hast du mich angerufen? Ja, heute war im Fernsehen wieder die Sprache von den Heimkindern. Und jetzt, da ich da auch davon betroffen bin, dachte ich, ich rufe mal bei dir an und sag dir kurz, um was es geht. Ich habe ich war in der Zeit von 54 bis 58 in einem katholischen Kinderheim und danach von 58 bis 61 in einem sogenannten Erziehungsheim mit geschlossener Abteilung. Und da war es halt so üblich, dass man in einer Gruppe von 15 bis 20 Personen war. Und in dem Erziehungsheim? Ja, also man war nie allein. Es gab nur eine Einzelzelle, aber wurde benutzt, wenn jemand entwichen war und wieder eingefangen wurde. Darf ich kurz zwischenfragen, warum bist du in dieses Erziehungsheim gekommen? Ja, ich kam rein, weil meine Mutter zur Erziehungsberatung ging und dann mein Vater Vertreter war. Und mein Vater war natürlich aufgrund des Berufes tagsüber weg. Und meine Mutter hat man als überfordert eingestuft, weil sie sich beraten hat. Und dann hat man gesagt, es droht Verwahrlosung. Das war damals so üblich. Der Spruch, der ist oft erfolgt, haben wir auch andere berichtet, die im Heim waren. Dann wurde man ganz einfach eingewiesen als Kind? Ja, dann kam man erstmal in ein Heim mit offener Abteilung. Und dann in das Erziehungsheim, von dem du gerade gesprochen hast. Das Erziehungsheim war dann noch härter als ein normales Heim. Ja, wenn man in den Heimen mit offenen Abteilungen wiederholt entwichen ist. Und das bist du? Ja, das bin ich natürlich, weil ich keinen Grund habe, warum ich ins Heim soll. Ah, verstehe. Und dann kam ich aufgrund dessen in dieses Heim, weil dieses eine geschlossene Abteilung hatte. Was hat man mit dir oder mit euch in diesem geschlossenen Heim, in diesem Erziehungsheim gemacht? Eigentlich nichts außer aufbewahrt. Nur es gab auch Werkstätten, aber da kamen nur die hin, die von der geschlossenen Abteilung wiederum in die offene kamen. Und die anderen wurden lediglich aufbewahrt und von Erziehung war da sowieso keine Rede. Das war halt eine Aufbewahrung, damit man nicht entweichen konnte. Was sind deine schlimmsten Erinnerungen? Und da war es halt so, dass man dann untereinander, Mädchen waren ja keine da, dass man dann natürlich dann untereinander Sex betrieben hatte oder dazu genötigt wurde. Da warst du wie alt? Und da war ich so zwischen Anfang 16, 18. Von 16 bis 18 sowas war ich bis Ende 18 so. Also bis Ende 17 vielmehr. Mit 18 war ich damals ja, oder war es Ende 18, damals war man ja erst mit, also drei Jahre war ich. Genau, mit 21 war man ja früher erst. Nicht knapp drei Jahre, weil ich war ja dann. Das heißt, obwohl du es gar nicht wusstest, in diesem Erziehungsheim sehr viel Sexualität erlebt. Ja, ich musste halt wohl oder minder musste man ja mitmachen, ob man wollte oder nicht. Ne? Da fand halt so ziemlich alles statt, was man machen kann, außer dass man SM direkt betrieben hat, ein bisschen schon, ja. Wurden auch welche an der Leine rumgeführt, da hat man am Penis eine Schnur befestigt und solche Spielchen halt. Waren das ausschließlich Heimbewohner, also Insassen, oder waren da auch Heimleiter beteiligt? Nein, das waren die Insassen untereinander. Das waren da waren halt einige, die sehr aktiv waren und mangels anderer Gelegenheit dann auf die Ideen kamen, andere zu zwingen und ein bisschen SM zu machen, mussten auch einige aus der Kloschüssel trinken und solche Sachen. Und dann gab es auch oral sowieso und dann ein bisschen was einführen in After, das war auch üblich, aber nicht unbedingt verletzend. Also das heißt, man wurde nicht körperlich direkt verletzt, sondern man hat halt da dran rumgespielt mit dem Finger oder sonst was oder einen kleinen Gegenstand. Und würdest du sagen, dass du Vergewaltigungen erlebt hast? Ja, wie man das halt nimmt, ne? Ja. Das ist also eine Frage der Auslegung. Auf jeden Fall, die Folgen sind halt da, das ist ja eigentlich das. Was sind die Folgen? Die Folgen sind halt die, dass ich jetzt auf andere Leute nicht mehr richtig zugehe, ne? Das heißt, ich habe seit der Zeit keinen erfüllten Sex, weder mit meiner eigenen Frau, ich bin auch allerdings jetzt geschieden, noch mit Männern. Ich habe zwar Männer, ich kann Sex machen, ich kann sexuell durchaus, aber ich habe keinen erfüllten Sex und ich gehe auf keinen zu, sondern ich warte, bis die anderen auf mich zugehen. Ich sag mal, du bist 66 Jahre alt, das heißt, du hast dein ganzes Leben eine gestörte Sexualität gehabt, aufgrund dieser Vorkommnisse damals. Ja, so sehe ich das, ja. Und bist sehr unglücklich deshalb. Ja, natürlich macht es nicht glücklich, wenn man immer nur andere bedienen soll, aber selber überhaupt, da ist ja nichts Seelisches dabei. Mhm. Das ist reine Funktionalität. Mhm. Würdest du denn, weißt du, ob du heterosexuell oder homosexuell bist? Ich nehme jetzt Hormone, weil ich dann denke, dass das passive Verhalten sich verfestigt und dass dann die anderen auf mich zugehen. Du nimmst Hormone? Ja, ich nehme jetzt Östrogen und dann noch Androkur. Unter ärztlicher Aufsicht? Ja, natürlich. Unter psychiatrischer Aufsicht auch? Naja, Aufsicht kann man das nicht. Naja, Beratung. Natürlich war da Anfangsberatung. Mhm. Was ich gerade noch zu der Zeit von damals fragen wollte, haben denn deine Eltern sich nicht bemüht, dich da wieder rauszuholen? Nein, im Gegenteil, die dachten, ich muss da drin bleiben, damit ich einen Beruf lerne. Aber da wurde man ja nur aufbewahrt. Vom Beruf war da gar keine Spur. Das heißt, es gab schon Werkstätten, aber nur für die offene Abteilung. Mhm. Als du dann da rauskamst aus diesem Erziehungsheim, bist du dann wieder zu deinen Eltern gezogen? Ja, schon. Da lebte dann nur noch meine Mutter und die kam dann ins Altenheim und dann habe ich geheiratet und das war zwar eine Psychologin, aber mit der kam ich auch nicht klar. Jetzt habe ich gerade eigentlich gar nicht richtig verstanden, warum du Hormone nimmst. Kannst du es vielleicht kurz erklären? Ja, aus dem Grund, weil ich jetzt mittlerweile mehr zum Weiblichen tendiere. Und weil ich es einfach im Zusammenhang mit meinem ganzen Verhalten für besser finde, wenn ich das Weibliche verfestige. Das heißt, ich lasse mich ja deshalb nicht operieren, sondern ich will lediglich ein weibliches Aussehen und weibliche Wesensart. Das heißt, diese Zeit hat dich kaputt gemacht, das kann man sagen, ne? Damals. Denke ich, ja. Ja. Günther, meine Sendung ist jetzt rum. Mhm. Aber ich hätte noch gerne Adresse von dem Verein für Heimkinder. Ja, wir werden dich gleich. Oder noch, Telefonnummer. Wir rufen dich gleich nochmal zurück und erklären wir alles, okay? Ja, danke dir. Bis gleich, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke.